herzliches Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Reine Propaganda Podcast. Reine Propaganda! Genau, Reine Propaganda. Eigentlich schon ein geiler Titel. Also ich Wahnsinn. Weiß, ich feiere den. Wahnsinn. Ich feiere den. Und glaubt oder glaubt's nicht, die Domain war noch frei. Ich hab die mal gekauft. Da sind wir da einfach mal draufgesprungen. Ja, hier sind wir wieder. Zweiter Teil Reine Propaganda Podcast mit Dennis und David. Genau, Tag. Und ja, worum geht's denn so heute? Was haben wir uns vorgenommen? Heute geht's um meine liebste Verschwörungstheorie. Also liebste bedeutet ja gleich mal, dass ich mehrere Favoriten da habe. Aber heute meine absolut liebste Verschwörungstheorie. Und es geht um die Mondlandung. Was? Mondlandungen, wie auch immer. Okay, gut. Also das klingt fast so, als hättest du was zu erzählen. Dann sag mal. Ich trinke mal hier so ein bisschen mein mit Aspirin versetztes Wasser. Ah, sehr gut gegen Kopfschmerzen. Ja, man nennt es auch Radler. Sehr lecker. So, ja, erzählen. Wo soll ich anfangen? Das ist so viel. Zunächst mal vielleicht soweit. Mondlandung, Verschwörungstheorie. Da gibt es ja nicht nur eine. Also es hat mittlerweile so viele verschiedene Ansätze gegeben, was da überhaupt die Verschwörung dabei ist. Also zunächst mal das Offensichtliche. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, anscheinend laut meiner Recherche ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung, die immer noch glaubt, dass die Mondlandungen fake waren. Also bedeutet, dass sie meinen, dass das niemals stattgefunden hat, dass niemals ein Mensch auf dem Mond war, dass die ganzen Apollo-Missionen und so also Ende 69 und dann Anfang der 70er Jahre, dass das alles nur Fake war, dass das in irgendeinem Filmstudio aufgenommen worden ist. Der Name Stanley Kubrick kommt da recht oft zum Vorschein, dass sie glauben, dass der damit irgendwie involviert war. Also ein Viertel der Menschheit glaubt, dass das nicht so war, dass sie oft, also dass wir nicht auf dem Mond waren. Ganz genau. Okay. Richtig. Und die restlichen drei Viertel kaufen die Geschichte. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie das gesplittet ist, ob es dann nochmal irgendwie ein Viertel gibt, die es sind immer die keine Gläubiger, die Nichtgläubiger und dann gibt es die in der Mitte, denen das alles scheißegal ist. Ja, genau. Okay, also Gaußsche Normalverteilung. Richtig. Gut, okay. Und wir, also, naja, Gauss ist das jetzt auch nicht wirklich. Also, wir haben ein Viertel, die glauben es, wir haben ein Viertel, die glauben es nicht und der Hälfte ist es scheißegal. Höchstwahrscheinlich, ja. Ah, okay, gut. Höchstwahrscheinlich. Und darauf aufbauen gibt es ja noch mehrere Verschwörungstheorien zu dem ganzen Mondlandungsding. Also, erstens mal, wie gesagt, dass das nie stattgefunden hat. Dann gibt es wiederum Leute, die sagen, es hat stattgefunden und wir sind nicht mehr zurückgegangen in den letzten jetzt 50 Jahren, weil wir da irgendwie Außerirdische entdeckt hätten, die da Mondbasen gebaut haben, lauter so Zeug. Also Mondlandung, Verschwörungstheorien gibt es sehr viele und sind sehr, sehr vielfältig. Und es ist eigentlich sehr interessant. Und warum es meine Lieblingsverschwörungstheorie ist, ist schlicht und ergreifend, da ich auf der einen Seite, weil ich ein bisschen Astronomie-Fan bin, selbstverständlich hoffe, dass wir dort waren. Okay? also ich bin da ein bisschen voreingenommen, gebe ich zu. Aber warte auf mal. Wolltest du jetzt? Ja, gut. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt vom Marketing-Propaganda-Aspekt, denke ich mir, hey, ich kann absolut keinen Grund finden, warum die Amerikaner das hätten nicht faken sollen. Jetzt warte mal, wir steigen jetzt schon total tief ein. Lass uns doch mal, du hast gerade gesagt, du bist Astronomie-Fan, oder? Dann, ein bisschen so, ja. Ja, dann lass uns doch mal am Anfang beginnen. Am Anfang war das nichts. Irgendwann soll es geknallt haben. Ja. Okay, gut. Und dann ist irgendwann auch der Mond entstanden. Ja, genau. Und da will ich jetzt erstmal hin. Ja, okay. Bevor wir auf dem Mond landen, würde ich erstmal fragen, wie ist denn der Mond entstanden? Denn alles, was sich reimt, ist gut. Da gab es also irgendwann mal sowas wie ein Konglomerat an Molekülen, an Partikeln, an bla bla bla, das sich dann irgendwann zu einem irgendwas kugelförmigartigen gebildet hat. Und Gott nannte es die Erde. Und dann hat sich Gott dazu entschieden, nachdem er einen Meteoriten auf die Erde knallen zu lassen. Und dieser oder ein oder mehrere, wie auch immer, der hat sich dann gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn ich aus diesem komischen Erdkugeldings so einen großen Brocken rausschlage, dass es ein Mond sein könnte. Das Ja, ist ja das ist gerade eine der anerkannt, das ist Theorien. anerkannte Theorie, ja? Das ist eine der Theorien, Ja, ja. genau. Und ich halte die ehrlich gesagt für ein bisschen, na, wie soll ich sagen, zweifelhaft. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da ist so ein Klumpen, ja, da ein anderer Klumpen haut drauf Ja. und dann löst sich daraus ein Klumpen. Und dieser Klumpen denkt sich dann, gut, okay, ich entferne mich jetzt irgendwie so und so weit weg von der Erde Ja. und drehe mich nicht, weil die Erdanziehungskraft den und den Aspekt hat und werde trotzdem zur Kugel. Nein, Moment mal, hat sich am Anfang gedreht, das Ding. Ja, sagt wer? Das ist dann nur aufgrund der Nähe zur Erde, schlicht und ergreifend durch die Erdanziehungskraft, dann hat sich die Rotation dieses Objekts, also des Mondes, immer mehr verlangsamt und kann sich etwas immer mehr verlangsamen. Ja, nee, Immer es bis zum Status quo. Er immer ist weiter ja. verlangsamt Ja. und dann ist er praktisch stehen geblieben. Also die Rotation hat Kennen aufgehört. wir dieses Phänomen von irgendeinem anderen Himmelskörper? Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Titan und Jupiter ist, aber ich meine. Doch, das kennen wir von anderen Monden, von Ist anderen Planeten. aber an sich ein faszinierendes Prinzip. Also jetzt. Dahingestellt, ob das jetzt so war oder nicht war oder wie auch immer, finde ich das eine recht faszinierende Geschichte, dass sich der Mond bei der Drehung um die Erde genau einmal dreht, sodass wir nie als, und jetzt kommt Wikipedia-Wissen, 59% des Mondes sehen. Das heißt, wir haben immer eine dunkle Seite. Also wir sehen eine Seite des Mondes nie, 41%. Von der Erde aus, ja. Richtig. Was ja an sich schon ein crazy Fact ist, also in meiner Welt. Das halte ich für Gut, ziemlich so krass. crazy ist das nicht. Das kommt sehr häufig vor im Universum. Ja schon, aber das ist ein Es ist nichts Herausragendes. aber ich finde es nervig. Ich finde es nervig warum kann ich nicht alles sehen? Ich will alles sehen. Das ist wie, als wenn ich in einen Film gehe und die nach Ja, das ist ja der 51. Punkt. Anscheinend haben wir alles gesehen. Es gibt, google einfach mal, es gibt Bilder von der dunklen Seite des Ja, und Mondes. da sind wir schon bei Bildern, ja? Und bei Propaganda. Ja, Ja. also ich halte das ja, also dann, okay, angenommen, also. Wenn wir auf dem Mond gewesen sind und der mal umrundet wurde, es gibt Mehrmals, keine, ja. ja schon, es gibt keine Bilderserie, die jetzt die Rückseite des Mondes glaubwürdig darstellt. Doch. Also ich habe, okay, und ich habe auch welche gesehen, da wuchsen dann Bäume. Ja. Nein, doch, klar, wir haben Bilder von der Rückseite des Mondes. Diese Bilder haben wir sogar, also ich rede jetzt einfach mal so, als ob das alles mit der Mondlandung und der Erforschung des Mondes so stattgefunden hat, wie es in den Medien und von NASA und damals von der Sowjetunion präsentiert wurde. Doch, wir hatten Bilder von der Rückseite des Mondes. Bevor irgendjemand da gelandet ist. Weil es gab ja auch Apollo-Missionen, die erstmal nur um den Mond rumgekreist sind. Und so. Also es war ein Aufwand. Das ist ja nicht so gelaufen, die ganzen Apollo-Missionen, dass, okay, wir gehen jetzt zum Mond, wir schicken einfach mal Leute und gucken, wie es ist. Also laut Also so, ja. offizieller Geschichte ist es so nicht abgelaufen. Da gab es mehrere Anläufe. Apollo 10 zum Beispiel hat die komplette Apollo 11 Mission durchgeführt, abgesehen von der Landung. Okay? Die sind dann auch mit dem Lander los und haben nach eine Stelle für die Landung gesucht und so weiter und sind dann praktisch wieder durchgestartet und sind nicht gelandet und haben das für Apollo 11 gelassen. Okay. Jetzt haben wir aber drumherum gebrabbelt. Jetzt ging Nein, es gar nein, nicht wir um sind von die. der Entstehungsgeschichte des Von der Mondes. Ja, Entstehungsgeschichte des Mondes. wir sind dann, und jetzt sind wir, also ich finde, im Internet habe ich jetzt keine aussagekräftigen Fotos von der Rückseite gefunden. Und das ist auch immer wieder so ein, wie soll ich sagen, Die sieht so nicht ein, viel das ist so ein anders aus wie dunkler die Fleck. Vorderseite. Ja, und das ist der Punkt. Tut er das tatsächlich? Weil wir sehen ihn ja nicht und können ihn nicht aktiv beobachten. Was für mich bedeutet, dass da was passieren könnte, ohne dass ich es mitkriege. Der ist nicht offensichtlich. Die Rückseite ist nicht, die ist versteckt. Daher, Die ist ich versteckt und verstehe, was du deswegen. meinst. Daher kam ja die ganze Sache auf mit den Theorien, dass Aliens dort sind auf der Rückseite des Was ja Mondes, das perfekte Futter wäre. Also das ist ja das die perfekte. Nazis auf der Rückseite des Mondes, Iron Sky Film, den kann ich nur Ja, der empfehlen. zweite Teil kommt jetzt bald ins Kino. Ja. Zweiter Teil? Ja, Iron Sky 2. Ich habe gedacht, den gibt es schon längst. Also wüsste ich jetzt Meinst du nicht. den mit den Dinosauriern? Ich habe den Trailer gesehen. Ja, völlig egal. Auf jeden Fall Nazis auf der Rückseite des Mondes. Verschwörungstheorien endlos. Jetzt dann natürlich die Frage, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich will daran glauben, Warum willst du dass denn Menschen daran glauben? Was, dort was, glaubt was, sind. was, Ah, was? weil sich das einfach. Ah, es fühlt sich in einer gewissen Weise gut an. Also dann bist du, wenn wir schon mal diesen kleinen Sprung geschafft haben, dass wir unseren eigenen Trabanten besuchen können, also physisch. Wir selber, nicht nur mit irgendwelchen Robotern oder sowas. Das gibt schon ein bisschen Hoffnung, dass wir in nicht allzu langer Zeit auch zu anderen Planeten, sei es auch nur in unserem eigenen Sonnensystem, reisen können. Aber die Leute damals, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, nachdem die Mondlandung stattgefunden hat, hatten wir all die Visionen, dass, okay, in 10 Jahren werden wir Kolonien auf dem Mars haben und so weiter. Und schau, wie weit wir entfernt sind davon heute. Und wir sind auch Wir noch haben weit nichts. entfernt von den, weißt du, normalerweise, also jetzt mal, nehmen wir mal an, wir waren auf dem Mond, okay? Dann war das mit der Technologie von 1969. Und das war ja nicht die Technologie von 1969, sondern es war wahrscheinlich die Technologie von 60. 1959 oder ja, oder 60, weil du musst ja den ganzen Shit Gut, erstmal dass du bauen. sagst, Im weil die Sowjetunion hat den ersten, was war es, ein Satellit, Lander, den Luna 2, 59 auf den Mond geschickt. Ja schon, aber das. Und dann, also sagen wir einfach mal, postulieren wir mal, die Technologie war verfügbar, in dieser Zeit schon auf den Mond zu fliegen, ja? Und jetzt sind wir knapp 50 Jahre drüber, ja? Plus, minus 5 Jahre, also eher minus 5 Jahre. Und wir haben keine weiteren Missionen derart gestartet. Anstatt dass da mal jemand. Weil momentan gibt es ja es gibt Ansätze, Menschen anstatt mit Flugzeugen durch die Atmosphäre, über der Atmosphäre relativ schnell in andere Länder zu bringen. Es gibt die Ansätze privater Unternehmer oder Phantasten, einfach mal in den Weltraum zu fliegen und da Publikum mitzunehmen oder halt hochzahlende Gäste. Aber man könnte eigentlich erwarten, dass auch private Menschen mit der Technologie von heute es durchaus erstrebenswert fänden, allein Interesse halber auf den Mond zu gehen und da mal ein bisschen rumzuömmeln. Das Gibt's wäre ja. ja schon, aber das macht keiner. Also zumindest höre ich nichts Ja, nee, davon. nee, es gibt nur die Und da frage eine ich mich, Handvoll warum? Firmen, die Da, das machen wollen. Ja, genau, aber die haben es die tun gemacht. es nicht und wir sind Ja. 50 Jahre weiter. Ja. Das müsste eigentlich ein Katzensprung sein. Aber Ja. nein, anstatt auf den Mond konzentrieren wir uns, oder so zumindest die Medienpropaganda, wollen wir alle zum Mars. Wir wollen zum Mars, der ungefähr genauso tot ist wie der Mond. Ja, aber wenn wir es nicht Und zum Mond schaffen, wir schaffen es auch nicht da. zum Mond, da ist keiner. Weil wenn wir den Menschen so nehmen, ne, der erforscht, es gibt ja immer so Nischen. Ja? Ich sage ja nicht, dass alle Menschen dahin wollen, aber dass ein paar Phantasten dahin wollen und ein paar Leute, die Kohle in der Tasche haben, die könnten sich doch echt zum Ziel machen. Hey, fuck Mars, ja? Lass uns lieber erstmal den Mond richtig sauber einnehmen und darauf was machen und dann vielleicht eine Basis haben vom Mond aus in einem in einer kürzeren Zeit zum Mars zu kommen. Sozusagen und mit weniger Aufwand, ja, eine Basis zu kriegen, ja? Ja. Aber dieser, das wird nicht unternommen. Und dann frage ich mich, warum? Möglicherweise sind wir gar nicht in der Lage, zum Mond zu fliegen, was natürlich dann auch die Mondlandung damals komplett für mich in Frage stellt. Wenn wir es mit der Technologie und mit dem Ansporn, den Menschen heute garantiert genauso haben wie früher, nicht schaffen, auch private oder zumindest semi-private mit staatlichen Unterstützungen auf den Mond zu packen, ja? Die Russen waren nie mit Menschen auf dem Mond und da frage ich mich, warum? Die sind auch Menschen, das sind auch Typen, die wollen ihre Schwänze auf den Tisch legen und sagen, hey, check, Amerika, ihr wart vielleicht früher dort, aber wir schaffen es jetzt und besser. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, aber du musst sagen, das hat irgendwie, das ist schon ein Argument, was ich jetzt bringe. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, ist mir schon klar. Das Argument wird immer vorgebracht. Hey, wenn wir es heute nicht machen, weil wir anscheinend nicht die Technologie dafür haben, dann was, wie? Wir hatten Ende der 60er Jahre die Technologie dafür und heute nicht mehr? Schwachsinn. Okay? Das heißt, es muss sich was anderes verändert haben. Und was ist das? Genau. Also wie du wirst jetzt von dem Standpunkt ausgehen, dass wir das geschafft haben damals. Nein, das stelle ich, also ich, okay, was wäre mein Standpunkt? Ich postuliere jetzt mal, also mein Standpunkt ist, wir sind nicht auf dem Mond gewesen. Es gibt neben den, sagen wir es mal, Fakten, dass wir dort waren, mindestens genauso viele Fakten, dass wir nicht dort waren. Und Fakten sind jetzt einfach nur irgendwelche Hinweise, Indizien. Fakten kann man es ja nicht nennen. Weil alles, was wir haben von der Mondlandung, ist, es ist mutmaßlich oder relativ bewiesen, ist eine Rakete gestartet mit Menschen an Bord. Ja? Wobei, ob die Menschen an Bord waren, weiß man auch nicht wirklich. Wir wissen nur, ist ja so. Das wurde nur gesagt. Wir wissen nur, es ist ein Körper mit Raketentreibstoff von der Erdoberfläche Richtung Himmel geschossen worden. Was aus dem jetzt letztlich geworden ist, weiß keiner. Der ist hoch, möglicherweise sogar aus der Atmosphäre raus und ins All. Ob da jemand drin war und wie lang, ob der jetzt tatsächlich dahin geflogen ist, das ist in meiner Welt nicht bewiesen. Und danach haben wir nur noch Fernsehbilder und Fotografien gesehen von dem, was passiert ist. Aber das ist ja für uns ganz genau, was du gerade beschreibst, wurde in dem, ich weiß nicht, ob es Anfang der 80er Jahre dieser Film rauskam, Operation Capricorn, glaube ich mal. Worum? Also da geht es im Prinzip darum, dass eine Marslandung gefaked wird, zu Neudeutsch. Okay? Und die Astronauten sitzen in ihrer Rakete drin und Countdown hat gerade angefangen. Ein Typ kommt an die Luke ran, es wird wieder aufgemacht, er sagt, raus Leute, ja, kommt mal mit. So. Und die Kapsel wird wieder geschlossen, Countdown geht weiter, Rakete startet und die drei Astronauten sitzen dann mit einem hohen Tier von der Regierung am Tisch und er sagt ihnen, schau Leute, so und so schaut's aus. Es gab technische Schwierigkeiten, okay, das Lebenserhaltungssystem, das eingebaut worden ist, ihr wärt alle in 2 Wochen tot gewesen, ja, aber aufgrund der finanziellen und politischen Lage, wir mussten das Ding durchziehen, okay, soweit wie es geht. Und sie werden dann zu einem Stützpunkt gebracht, wo im Prinzip ein Filmstudio da ist, wo sie alles nachstellen, was sie dann auf dem Mars gemacht hätten und so. Also im Prinzip genau das. Die Blaupause von der Mondlandung einfach auf die Marslandung projiziert. Ja, genau, aber halt später. Ja. Es kam erst nach der vermeintlichen Mondlandungen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Film Operation Capricorn heißt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall ein sehr geiler Film, kann ich nur empfehlen. So, und das spiegelt schon mal wieder, dass die Leute immer den Verdacht haben, das zu machen. Jetzt das Gegenargument, das von Leuten kommt, die sagen, ah nee, das ist ja Schwachsinn, dass die Leute das gefaked hätten, also die US-Regierung. Sagen dann immer, hey, es haben so viele Leute in der NASA und auch im privaten Sektor daran gearbeitet, diese paar Hansel auf den Mond zu kriegen. Wer hätte das geheim halten können? So Ja. eine große Operation. Ganz einfach, Leute, denkt bitte nur ans Manhattan-Projekt, die Entwicklung der Also da gibt es Atombombe. ja einmal gibt es generell das Da haben. Need-to-Know-Prinzip. Das ist das eine. Ja. So, und dann gibt es eine, dann gibt es aber ein zweites Prinzip. Und was heißt Prinzip, kann man es nicht nennen. Aber wir haben einen gewissen Informationsfluss, der unabdingbar ist bei der Entwicklung eines solchen Projekts. Keine Frage. Ja. Das heißt, du hast eine Infrastruktur, es müssen die und die Menschen an den und den Dingen arbeiten, damit das und das passiert Ja. oder passieren kann. So, dann gibt es aber irgendwann den Moment, an dem so ein Ding, also gerade jetzt, was so eine Weltraummission angeht, ja, irgendwann basiert die nur noch auf einem Kontakt, der eine kontrollierte Schnittstelle sein kann. Ja, das oder. Dieser Kontakt zwischen vermeintlichen Astronauten oder vermeintlichen Ich Leuten. Ja, nee, weiß also jetzt pass mal. genau, was du Du meinst. hast jetzt eine Basis, ja, von Leuten, die an diesem Projekt gearbeitet haben und Ja. Leuten, die involviert waren. Und dann und die Astronauten und das Schiff und so, die sind alle noch an einem Fleck und reell beobachtbar. Und dann kommt irgendwann der Cut, nämlich dann, wenn dieses Objekt die Erde verlässt und in dem Moment, wo das weg ist und außer Sichtweite ist, kannst du einen Filter einbauen. Weil dann ist es nur Ja. noch, dann diese Operation funktioniert ja nur noch durch die Schnittstelle Kontakt durch Funk. Richtig. Richtig. Und diese Schnittstelle ist kontrollierbar. Und du kannst die kappen, du kannst das Signal von anderswo herholen. Das ist ja dann alles manipulierbar. Das heißt, Ja. ab dem Moment ist das Ding durch. Was anscheinend, also es gibt Leute, die den Verdacht haben, dass auch genau das gemacht worden ist. Ja. Um nochmal da kurz anzufangen, wie kann man das geheim halten, so eine Operation? Manhattan Project, da haben Zehntausende von Leuten dran gearbeitet. Bis die erste Bombe fiel auf Hiroshima, wusste niemand davon, der darin nicht gearbeitet hat. Okay? Wenn dann also Leute sagen, oh, die Regierung kann so und so was Großes nicht geheim halten, aber ist sicher, mit Leichtigkeit. Okay, also ich gestehe ein, dass es auf jeden Fall möglich gewesen wäre, so einen großen Beschiss. Ja. Ja, Geheim zu halten. Durchzuführen und geheim zu durchzuführen halten. und geheim zu halten. Ja, sowohl als auch. Auf jeden Fall. Das ist klar. Das ist die eine Sache. Aber. Es gibt auch andere Sachen, die mich glauben lassen. Ja, auf jeden Fall, wir sind dahin gegangen. Weil das Witzigste an den ganzen Apollo-Missionen war Folgendes. So, es gab insgesamt 6 Mondlandungen. Okay? Was, es gab Von sechs Mondlandungen sechs mit Stück. Menschen? Ja, also 6 Mondlandungen und also 12 Typen waren auf dem Mond. 12 Astronauten. Okay, es wurden ja immer 3 losgeschickt, Einer blieb oben, weil, zwei gehen runter, oder was? ja genau, einer blieb oben und zwei sind gelandet. Okay, also 12 Leute haben auf dem Mond rumgewerkelt, sind da rumstolziert, haben Steine eingesammelt, Ja, okay, gut. Und jetzt? Tests gemacht. So. Ah ja, Also es war by the Apollo. way, sieht man, kann man mit einem Fernglas die Flagge oder irgendwelche Überbleibsel auf der Mondoberfläche erkennen? Kriegt Im man das hin? Fer Also mit dem Teleskop oder was? Flagge weiß ich nicht, aber anscheinend kann man die Spuren von den Rovern sehen, die sie gemacht haben. Weil die sind, ich glaube, bei den letzten 2 oder letzten 3 Missionen hatten die so Rover dabei, weißt du, diese kleinen Mondmobile nennen wir sie mal. Und die Spuren kann man anscheinend sehen. Anscheinend. Anscheinend. Ich hab selber nicht danach geguckt, aber man kann es anscheinend sehen. Also gib mir 10 Minuten mit einem Mondbild und Photoshop, dann. Ja, Ja, wahrscheinlich brauche ich nicht mal 10 Minuten. Ja, klar, logisch. dann kann ich dir da hier Britney Spears auf den Mond packen. Ja, das ist alles Humbug. Das ist nämlich der Punkt, ja. Auf Das ist nicht, das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis. Wenn mir irgendjemand ein Foto gibt, auf dem irgendwas ist, dann ist es kein Beweis. Das ist einfach kein Beweis. Aber sorry, ich wollte dich jetzt nicht so unter. Ja, das, nee, das ist kein Beweis. So, aber es gibt ja auch noch andere Verschwörungstheorien, die wir sagen, nein, nein, wir waren tatsächlich auf dem Mond, aber der Grund, warum wir zum Mond sind, war ein ganz anderer als, oh, wir wollen erforschen und so weiter und wir kommen in Frieden und so ein Scheiß, sondern es hat einen ganz bestimmten Grund, dass wir wussten, dass da irgendetwas Außerirdisches auf dem Mond ist. Also, was heißt, wir Jetzt wussten wird es ja es. langsam Die endlich mal NASA wusste. interessant. Jetzt langsam wird es interessant, jetzt kommen wir da sehr tief rein. Ja. Und Das ist was mir da immer meine zu. Frage nämlich, warum? Was? Warum? Was, Warum der warum? Mond? Genau. Also warum wollten wir da überhaupt hin? Einerseits ist es Ja. natürlich, es ist ein Schwanzvergleich gewesen, sagen wir mal hier war so kalter Krieggeschichte, ne? Ah Irgendwie. ja. Also ja, wir wollten einfach, oder was, wir, sage ich schon, um Gottes Willen. Die Also die Amis wollten einfach da hoch und wollten vielleicht einfach mal was auf den Tisch legen und sagen, hier, check this. Ja. Ja? Und jetzt kommst du auf eine Motivation, die darüber hinausgeht. Ja. Okay, also woher begründet sie sich? Was für Indizien gab es, die diesen Verdacht irgendwie oben halten, dass es da Aliens gab oder sonst irgendwas? Also anscheinend haben und das sind Sachen, die nicht wirklich 100%ig glaubwürdig sind, haben die Astronauten, also die zuerst gelandet sind Apollo 11, Neil Armstrong. mit Apollo 11, Armstrong und Aldrin, ja, haben anscheinend dort Indizien für Außerirdische gefunden. Also meinen Recherchen nach gab es nicht nur Indizien, sondern es gab tatsächlich Funkverbindungen zu Houston, in denen über ganz wirre Kontakte gesprochen wurde und optische Eindrücke. Ja, genau. Optische Eindrücke ist Indizien, das ist kein Nee. Beweis. So. Und was meiner Meinung nach dafür spricht, dass da irgendwelche Aliens sich auf unserem Mond gemütlich gemacht haben, ist Folgendes. So. Wir hatten die 6 Mondlandungen. Danach waren aber noch, soweit ich weiß, 2 weitere Mondlandungen geplant. Okay. Die waren beide bereits bezahlt. Die hatten Crews, okay. Und Raketen und alles war bereits gebaut. Und dann kam die Ausrede, in Anführungsstrichen, von der US-Regierung: Nee, wir machen das nicht, weil wir nichts Geld dafür haben. Aber es war alles schon gebaut, sagst Aber du. es war alles schon gebaut und die Mannschaften dafür gab es auch. Und das ist sehr unglaubwürdig. Das ist sehr unglaubwürdig. Und das ist jetzt wirklich meine Verschwörungstheorie, glaube, dass die beiden letzten Missionen, ich glaube, es waren 2, vielleicht auch 3. Egal. Auf jeden Fall, dass die letzten Missionen, die anscheinend gecancelt wurden, doch stattgefunden haben. Aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, so eine Rakete ist ja auch Also, nichts, das man sehen könnte, dass oder so ein sie. Start kann man ja. Wo sind die da nicht? Wo sind die Jetzt immer gehen die gestartet? ganzen Zeitraketen hoch für irgendwelche Satelliten oder so. Wer würde das wissen? Ah, so meinst du. Ja. Also Verschleierung durch Volumen. Ja, klar. Na, okay. Ja, logisch. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die doch stattgefunden haben, aber sie für diese letzten Missionen schlicht und ergreifend nicht die Doppelbelastung haben wollten zwischen Public Relations, also Propaganda und der eigentlichen Aufgabe, was auch immer die eigentliche Aufgabe gewesen ist. Aber das ist ja der interessante Punkt. Warum sind sie dann, also sie haben gesagt, wir fliegen nicht, sind doch hochgeflogen. Mit welcher Motivation? Wo ist das Warum? Meiner Meinung nach, wie Hände ich gesagt habe, sie schütteln, wollten. Aliens treffen, was? Verträge aushandeln? Eine neue Sonne bezahlen. Wer weiß. Kredit aufnehmen. Wer weiß. Lass deine Fantasie freien Lauf. Ja, okay. Also, dann was jetzt mal. Okay. Angenommen, Aliens. Wenn die Aliens auf dem Mond waren. Ja. Dann. Oder sind. Richtig. Und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dann noch wären, sind, tun. Dann mit welcher Motivation? Und welche Aliens? Und was machen die da? Ich meine, die müssen ja irgendwie, wenn Aliens Interesse am Mond haben sollten, oder sagen wir einfach mal haben, dann welchen? Und wäre das dann nicht ein ähnlicher Grund, warum die Menschen Interesse am Mond haben sollten? Hm. Ich meine, der Grund müsste sich ja dann irgendwie decken. Wenn wir sagen, Alien, angenommen, also postulieren wir mal, Alien haben eine ähnliche Physis. Welche, ja. Welche molekulare Grundlage, ob Silikon basiert oder was weiß ich, ja, ist ja mal egal. So, sie haben eine ähnliche reelle oder ja, eine Physis mit, keine Ahnung, irgendwelchen Extremitäten und einem zentralen Nervensystem, wie auch immer das aufgebaut ist, dann können ja die Interessen durchaus deckungsgleich sein. Oder könnten. Was sie vom Mond wollen und was wir vom Mond wollen. Ich verstehe, was du meinst, aber Gegenargument ist, wenn es jetzt Außerirdische auf dem Mond gibt, die aus einem anderen Sonnensystem stammen, okay? Alle Gründe, die wir jetzt anführen könnten, warum Menschen zum Mond wollen, sei es Rohstoffe abbauen. Ja, zum Beispiel. Okay, ja. Nummer eins. Zweitens, was du ganz am Anfang angebracht hast, eine Basis zu haben, um zu anderen Planeten zu reisen. Oder einfach nur eine gute Aussicht. Oder einfach nur eine gute Aussicht. All diese Gründe, die für uns wichtig erscheinen, wären für diese Aliens, die es vom anderen Sonnensystem hierher geschafft haben, völlig irrelevant. Vollkommen. Weil sie die Energie schon haben. Richtig. Und was wäre dann die Motivation? Was wäre die Motivation? Wer weiß. Das Beste, was mir in den Sinn kommt, ist schlicht und ergreifend, dass Aliens, die, wenn sie denn auf dem Mond sind, ungefähr das Pendant zum National Geographic Filmemacher sind. Okay? Der irgendwo in Afrika oder sowas Tiere filmt. Da wären wir bei der guten Aussicht. Aber gute Aussicht. Ja, richtig, ganz genau. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir so eine Art Reality-Show für die, wer weiß, okay? Die Liste ist endlos. Ja, wobei endlos, aber das bringt mich, den Aspekt schiebe ich jetzt hier gerade noch ein. Es gibt ja auch die... Also naja, Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, eine Sache möchte ich klarstellen, ich glaube nicht, dass, wenn es denn so sei und Aliens sind auf dem Mond, dass die uns feindlich gesinnt sind, weil sonst hätten die uns schon längst ausradiert. Oder wir sind einfach Ameisen und die sind einfach noch nicht so schnell gewesen und haben das Vergrößerungsglas rausgeholt. Ja, auch möglich. Die Sache ist, dass wohl bei den, ich weiß nicht, Apollo 11, Apollo 12, das habe ich nicht mehr so im Kopf, irgendwie, als sie wieder mit dieser Mondlandefähre, sind ja wieder rauf. Zum Mutterschiff, sage ich jetzt mal. Ja, die wollten ja wieder nach Hause. Ja. Das heißt, sie sind mit dem Lander nach oben geflogen? Nein, nicht mit dem... Ja, ist ja scheißegal, die sind irgendwie wieder nach oben. Und dann, so heißt es, haben die absichtlich was fallen lassen, um ein Experiment zu machen, was zur Folge hatte, also da irgendwie so eine Auftrittsstufe oder so, haben die wohl fallen lassen. Und als sie auf dem Mond aufprallte, hat der Mond anscheinend festgehalten durch seismografische, nennt man die so? So Detektoren? Die haben einen Hall aufgenommen. Das heißt... Diese Mondbeben. Genau, ja, richtig. Also, okay. dass der Mond gehallt hat, was zu der Schlussfolgerung führt, dass er entweder hohl ist, also... Warte. So, hohle oder, Welt, ja. Oder, also jetzt nicht Hollow Earth Theory, sondern Hollow Moon Theory. Ja. Und, oder mit Höhlen durchzogen wäre. So, ja. Das ist beides okay, also kann man jetzt mal hinstellen, ist eigentlich egal. Jetzt führt es dann natürlich zu einem Folgegedanken der Option, dass dieser im extremsten Fall, also die extremste Version dieser Indizien wäre, dass der Mond an sich ein Schiff ist. Jetzt das, nehmen wir uns ganz weit aus dem Fenster. Das kann sein. Ja, und dann ist auch die Frage, okay, das kann tatsächlich sein, weil es ist weder das Gegenteil bewiesen, noch ist es bewiesen, dass es, ist ja so. Und dann, was auch teilweise dieses seltsame Verhalten des Mondes irgendwie begründen könnte. Also das ist, ich komme da wieder zurück auf dieses, als wäre er wie eine Kamera ausgerichtet, weißt du? Und würde sich so mitdrehen. Da kommt diese National Geographic. Das ist unglaublich interessant. Und dann wäre es auch, hätten Aliens ja nicht mal auf dem Mond landen müssen, sondern die wären mit dem Mond hier gelandet und hätten da drin ihre eigene Zivilisation. Allerdings unter Erde. Oder sie wären in einem Lichtspektrum oder sie sind in einem Frequenzspektrum, das durch uns erstmal so gar nicht wahrnehmbar ist. Ich verstehe die richtig, alte Geschichte, ob wir überhaupt Aliens sehen könnten, wenn wir ihnen begegnen. Richtig, ob wenn die auf einer anderen Schwingungsebene sind. Ja. Ob wir die überhaupt wahrnehmen würden. Und die sich bloß... Aber ganz offensichtlich, ja, wir könnten sie sehen. Du hast ja selber angebracht, dass schon bei der ersten Mondlandung die Astronauten berichtet haben, dass sie Aliens entweder in Persona gesehen hätten oder irgendwelche Gerätschaften, die Aliens auf dem Mond. Es soll Basen auf dem Mond geben. Es soll Strukturen auf dem Mond geben. Und da gibt es auch wieder gefotoshoppte oder nicht gefotoshoppte Bilder, das weiß man nicht, ja. Genau. Aber es sind anscheinend Strukturen auf dem Mond. Und die sind jetzt nicht unbedingt Herleitbar. Ja, oder Sachen, die wir als Strukturen interpretieren, weil wir ja mit unserem Gehirn und unserer Wahrnehmung, wir sind ja eine Mustererkennungsmaschine. Und wenn wir dann bestimmte Formen und geometrische Strukturen sehen, dann interpretieren wir sofort rein, das kann nicht natürlichen Ursprungs, was auch immer das bedeutet, sein, sondern muss entweder von Alien oder von Menschenhand gebaut worden sein. Ja, die Sache ist ja, wenn man sich so, egal welche Strukturen anguckt, ja, dann Ordnung ist ja immer spezifisch. Wir reden hier ja über nicht chaotische Strukturen. Wenn man sich generell die Masse anguckt von existierenden Dingen, dann kann man generell Chaos von Ordnung relativ gut unterscheiden. Und wenn du sagst, jetzt Strukturen erkennen, okay, wir sind darauf erpicht, selbst in unserem Leben oder in dem, was uns umgibt, Ordnung reinzubringen. Also wie du sagst, ich bestätige das, ja. Wir sind Ordnungsmaschinen, wir wollen Ordnung in Dinge bringen, weil das irgendwie unsere Entwicklung unterstützt. Und wenn wir dann so einen Detektor haben, ist das doch eigentlich jetzt, also irgendwie könnte ich jetzt deiner Aussage nach daraus schließen, okay, das ist jetzt ein Nachteil, wir interpretieren irgendwas, was gar nicht da ist. Auf der anderen Seite ist es doch eigentlich ein total hilfreiches Tool, genau solche Erkenntnisse zu erlangen, zu sagen, hey, da befindet sich ein Stück Ordnung in einer Chaosumgebung. Und das ist doch ein Indiz dafür, dass da irgendwer Ordnung gemacht hat. Also ist es doch eigentlich... Ja, ich sage ja nicht, dass wir damit falsch liegen. Ich sage nur, dass wir damit vorsichtig sein müssen. Und nicht nur sofort, weil wir irgendeine Struktur erkennen, denken, das ist der Beweis, dass es von Aliens gebaut worden ist. Das könnte dann gefährlich sein und zu Hysterie führen. Aber Hysterie. Hysterie? Hysterie? Hysterie? Warum führt das zur Hysterie? Jetzt angenommen, die Medien würden sagen, hey, auf dem Mond sind Aliens. Was würde denn dann passieren? Ich weiß es nicht genau. Warum haben wir Angst? Ich weiß es nicht genau. Es wird immer der Punkt angebracht von vielen Verschwörungstheoretikern, die sagen, hey, wenn wir wüssten, dass die Weltregierung in Kontakt mit Aliens sind und dass es Aliens gibt und die waren schon hier oder kommen die ganze Zeit her, dass dann Panik ausbrechen würde. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, würde deswegen unbedingt Panik ausbrechen? Also ich hätte jetzt irgendwie mehr Panik vor einer Atombombe als vor einem Alien. Weil eine Atombombe ein ganz spezifisches, die hat einen ganz spezifischen Zweck. Ja, weil und ein Alien hat jetzt für mich keinen spezifischen Zweck. Der ist einfach, der wäre da. Ich zum Beispiel Spinnen, ja. Spinnen sind auch einfach da. Mit denen komme ich auch klar. Und wenn sie weiter weg sind, dann sind die für mich akzeptabel. Wenn sie mir auf dem Gesicht sitzen, finde ich es eher scheiße. Aber so Ja. ein Alien ist ja eher so, okay, das wäre dann, ich will nicht sagen, Alien sind Insekten, aber das sind auch, das wären dann eben halt Lebewesen, mit denen man irgendwie, da müsste man sich halt mit arrangieren. Also ich finde mich jetzt als individuellen Menschen, ich würde schon klarkommen damit. Es sind ja auch andere damit klargekommen. Also wären, wenn es denn, weißt du? Wenn es denn so wäre, dass Ja. die regelmäßig herkommen und mit unseren Anführern reden, dann ja, können wir ganz offensichtlich Also ich damit halte diesen Grund klarkommen. der Verschleierung halte ich für nicht haltbar, ja. Nur so von wegen Panik ausbrechen. Meistens, wenn man diesen Information es macht und Wissen es macht Aspekt damit reinnehmen, dann könnte ich eher damit leben, dass bestimmtes Wissen von nicht-terrestrischen Lebewesen zu irgendwas angewendet werden kann, das eine Machtposition auf der Erde verstärkt. Weil das macht jeder, jede Regierung, also sage ich jetzt mal so, ja, Wissen einzusetzen, um andere zu kontrollieren, um eine Ja. Machtposition zu verstärken oder auszuüben, ja. Und dann Ja. das, also wenn, dann ist das für mich der Grund, warum sowas nicht publik gemacht wird. Weil dann andere Ja. drauf kommen können. Das wäre für mich aber dann irgendwie der einzige Grund. Ja, da gibt es auch ganz interessante Argumente dafür. Es wird zum Teil angebracht, dass die technologische Entwicklung, die wir in den letzten ja gut, Vielen Jahren. 40 Jahren durchlaufen haben, okay, 50, nehmen wir 50 Jahre, dass das ein bisschen aus dem Nichts kam, okay, zum Beispiel die Erfindung und Entwicklung des Computers an sich, okay, von riesigen Rechenmaschinen, okay, die riesen Hallen eingenommen haben und so, ist schon ein bisschen obskur, die ganze Entwicklung, okay? Die Öffentlichkeit weiß tausendmal mehr über die Erfindung und Entwicklung des Automobils als über den Computer, okay? Was mir gerade einfällt, ja, was ganz interessant ist. Also, wenn man diese Grays jetzt nimmt, ja, die Grays, die Außerirdischen, Großer Kopf, große Area Augen. 51, ja. Ja. Und da heißt es ja, ich bin jetzt nicht so tief im Thema, obwohl ich einiges darüber gelesen und gesehen habe, dass die keine Kohlenstoffbasis, sondern also silikonbasiert sind. Wer sagt das? Genau, ist jetzt mal egal. Ist jetzt mal egal, ja. Aber einfach nur mal dieses Indiz oder diese Information, wo auch immer sie herkommt und ob sie falsch oder richtig ist, es ist schon ein lustiger Umstand, dass diese ganze Platinen-Widerstandsgeschichte, ne, auf Silikon basiert. Ja. Oder, nee, stimmt ja gar nicht. Na, sorry, nicht Silikon, Alter. Silikon sind Silizium. Silizium. Nein, auf Silizium. Auch Silizium natürlich, ja. Ich denke Das immer an, Englische ja, Silicon. also Silicon Valley und Ja. Silizium ist ja irgendwie der Stoff, ne, aus dem diese ganzen Platinen, Computer-Dinger sind. Und das ist schon lustig, wenn jetzt diese Technologie, also das wäre jetzt ein Indiz dafür, dass die Technologie von silizium-basierten Lebewesen kommen könnte, Käme, ja. weil sie eben silizium-basiert ist. Das ist schon interessant. Ich finde das interessant. Und was du gesagt hast, Wirklich? diese Automobilgeschichte, ne, die basiert ja eher auf diesem Verbrennungsprinzip, das wiederum auf Kohlenstoff basiert. Das ist lustig, auf den Gedanken kam ich vorher noch gar nicht. Ja, Ja? ja. Weil da irgendein Wissenschaftler hat mal gesagt, das Geilste, was der Mensch bisher erfunden hat, ist das Feuer. Und Ja, ohne Alles, was wir Feuer machen, ist überhaupt gar das nichts basiert hier. eigentlich nur auf Feuer, auf Verbrennung Ja. von oder der Erschaffung von Kohlenstoff. Ja. Okay, also die ganze Alien-Geschichte, das wäre ein Grund. Da sind wir uns einig. Einfach der technologische Vorteil, den du erlangen könntest als Nation, wenn du in Verbindung stehst mit einer außerirdischen Zivilisation, die uns technologisch weit überlegen ist. Okay? Und die aus irgendeinem Grund, wir wissen es nicht, uns gewisse Technologien zur Verfügung stellt oder lehrt. Das wird jetzt Je weniger nachdem. Mond als ein Alien-Podcast, aber von Ja, wegen. aber ja, deswegen will ich wieder auf Mond zurück. So, Ja. die Sache, die wir jetzt aber völlig ausgelassen haben bei dem ganzen Mondlandungsding, kann es nicht wirklich sein, dass das Offensichtlichste wirklich wahr ist, nämlich dass die Mondlandung gefaked worden, weil es riesige Aufruhr gab in den USA zu diesem Zeitpunkt, weil du musst das ja auch in Kontext setzen, okay? 60er, 70er Jahre in den USA war keine gute Zeit, okay? Die goldenen 50er waren vorbei. Vietnamkrieg, okay? Die Bevölkerung stand absolut nicht dahinter. Es wurden Haufen junge Männer jede Woche getötet, dort in Vietnam, auf beiden Seiten. Die Russen, also die dreckigen Kommunisten damals im Kalten Krieg, hatten die Oberhand bekommen in dem sogenannten Space Race. Und Kennedy war ein Präsident, der sehr darauf erpicht war, gut dazustehen. Okay. Kann es nicht einfach sein, dass es einfach zu Propagandazwecken gefaked wurde, damit die Leute was haben, um wieder stolz zu sein auf ihr Land? Ist das nicht das Ja, aber auf Naheliegendste? der einen Seite gab es Aufruhr, überhaupt dieses Projekt durchzuziehen, weil wegen bla bla bla. Und auf der anderen Seite soll dann Stolz dadurch gebildet werden, dass es trotzdem durchgedrückt wird. Weil in den Augen des Beobachters, also des Volkes, war es ja doch so, dass sich nichts verändert hat an diesem Vorhaben. Ob jetzt Gegenstimmen für diese Mondgeschichte waren. Nee, der Satz war falsch angefangen. Also jetzt, es gab Gegenstimmen, ja, die Zu nicht was? wollten. Zu dieser ganzen Mondfahrtgeschichte. Hey, hört auf, wir haben kein Geld, wir haben ganz andere Probleme. Ach so, ja Ja, klar. genau, richtig. So, und dann, um den Leuten etwas zu geben, worauf sie stolz sein könnten, diese Geschichte, wenn auch medial oder in echt, ist ja egal, trotzdem durchzuziehen. Das wäre dann genau gegen diesen Standpunkt gewesen. Hey, wir haben anderes zu tun, lass uns das Geld nicht für so eine Scheiße verpulvern. Wenn man es dann trotzdem durchzieht, gewinnt man doch nichts. Das ist doch Quatsch. Dann doch lieber sagen, hey, okay, ihr habt recht, wir lassen das mal liegen. Aber die haben es ja medial ausgeschlachtet und trotzdem hochgeschossen. Egal wie, ob jetzt reell oder fiktiv. Ja. Und die Leute liebten es. Was aber konträr gegen deine erste Aussage ist. Nee, was? Dass sie das nicht wollten. Oder habe ich dich falsch verstanden? Du hast doch erst gesagt, Ich glaube, du hast mich völlig falsch verstanden. du Ich hast doch, habe gesagt, dass sie die ganzen Mondlandungen gefaked haben. Okay? dass die Leute ein Stolzgefühl kriegen. Ja, ganz genau. Aber du hast auch gesagt, dass in der Zeit so viel abging, dass die Leute eigentlich dagegen waren, so Leute auf den Mond zu schicken. Na, natürlich gab es da welche, die dagegen waren, aber das war nicht das wirkliche Problem. Das Problem war, dass du eine riesen Aufruhr im Land hattest, wegen Vietnamkrieg, wegen der Bedrohung durch die Sowjets Ja, andere damals. Baustellen. Ja, richtig. Und dann hattest du auch noch, ja, man würde es heute Rassenunruhen nennen. Okay, oder? Damals hat man es auch schon so genannt. Rassenunruhen in den USA mit, wie hat man es genannt? Civil Rights Movement. Okay. Martin Luther King und die ganzen Leute. Die Gesellschaft war in Aufruhr. Und es kann sein, dass sie es tatsächlich probiert haben, das zu machen. Und dann irgendwann mal ein Punkt ankam, also die NASA meine ich jetzt, wo sie gesagt haben: Okay, wir können nicht. Es ist nicht mehr machbar. Es geht nicht. Wir können es einfach nicht machen. Okay. Wir haben unser Bestes versucht. Wir sind technologisch nicht dazu in der Lage, das zu machen. Scheiß drauf. Wir ziehen es trotzdem durch. Okay. Um gut dazustehen. Also Wir war das machen einfach eine alles, Show. wenn man das jetzt mal so nehmen, ja, und kaufen würden, Ja. dann war das alles nur aus dem Grund Prestige. Reine Propaganda. Ja. Es war nur Prestige. Und dann gegenüber der Bevölkerung zum einen und gegenüber den anderen, die es auch versuchen, zum anderen. Aber die Also Gefahr, gegenüber dem Rest der jetzt Welt, ja. stell dir mal vor, die Russen hätten sich, da, also da bist du doch als Entscheidungsträger in voll der Zwickmühle. Auf der einen Seite hast du es vorgehabt, du hast dir voll an die große Glocke gehängt und gesagt, hey, yeah, zum Mond, alles klar. Baust Raketen, hast voll die Ja. Infrastruktur und so. Und auf der anderen Seite gibt es die Russen, die das möglicherweise auch vorhatten. Ja, weil, ich meine, klar, da gibt es Ja, ein. die hatten das vorher. Richtig, die hatten das vor. So, wenn die Amerikaner jetzt in der Situation waren, notgedrungen zu sagen, hey, wir schaffen das nicht und faken die Geschichte, die Russen es aber gleichzeitig geschafft hätten, Ja. dann wäre das ja, das war ja. Wie groß war die Gefahr, dass man instant eins auf den Deckel kriegt, weil die Russen plötzlich oben sind und sagen, hey, wir sehen Also gar keinen. auffliegt, Ja, meinst das du? fliegt Oh, auf. absolut null. Die Chance war absolut null. Weil ich vermute, dass die NASA-Ingenieure an den Punkt kamen, wo sie aufgegeben haben. Nicht deswegen, weil sie gesagt haben, okay, hey, wir brauchen vielleicht noch 5 Jahre oder so eine Entwicklung, sondern weil sie einfach gesagt haben, gesehen haben, hey, wir sind noch nicht mal annähernd da dran. Okay? Das ist für ein anderes Zeitalter. Das ist nicht eine Frage von 5 Jahren. Es ist nicht eine Frage von 10 Jahren. Es ist eine Frage von 100 Jahren. Es ist eine Frage von 200 Jahren Entwicklung. Und konnten sich damit sicher sein, dass die Russen auch nicht mal annähernd dran sind. Und ich bin Aber sie mir. wussten es nicht. Und. Sie wussten es nicht. Sie konnten es nur vermuten. Weil es gibt ja no risk, no fun, ja? Wenn der doofe Wissen Kommunisten nicht, Russe aber dann ich gesagt glaube, hätte, sie hey, konnten. wir probieren es einfach. Und stell dir vor, die wären durchgekommen. Ja, wissen konnten sie es nicht, aber ich glaube, sie konnten sich zu 99,9% sicher sein, dass die Russen ebenfalls noch ein paar hundert Jahre davon entfernt sind, technologisch, und es da keinerlei Probleme gibt, dass die da die Oberhand bekommen. Und wir bashen jetzt sowieso nur die Amerikaner für die Mondlandung. Und vielleicht ist das ganze sowjetische Raumfahrt, die sowjetische Raumfahrtgeschichte, was für einen anderen Podcast. Aber ich persönlich habe auch meine Bedenken bezüglich der offiziellen Geschichte der sowjetischen Raumfahrt. Da gibt es auch sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Und nur weil sie behaupten, oh, wir haben Sonden auf den Mond geschickt, bedeutet nicht viel. Bitte Aber was? nicht vergessen, das war damals zu den Hochzeiten des Kalten Krieges im kommunistischen Staat. Die erzählen dir, also mit dir meine ich die Bevölkerung, was immer sie wollen. Es gibt da einfach keine zuverlässigen Quellen. Aber was können wir denn jetzt, was können wir denn jetzt da rausziehen? Was ist denn so die Quintessenz? Also betrachten wir das mal unter dieser Aussage, das war alles reine Propaganda. Das heißt, es war alles nur eine Geschichte. Es war eine Geschichte, die war in den Medien, die war in der Zeit, in den Köpfen der Menschen. Und dann ist ja die Frage, egal welche, ob die jetzt dort waren oder nicht, die Geschichte war präsent. Das können wir einfach mal Ja. halten. Das, okay. So, und was war jetzt die Motivation dieser Geschichte? Können wir, ist das tatsächlich nur Mut? Also, das Hoffnung? War das ein Bild der Hoffnung? War das ein Bild von Macht? Was war die tatsächliche Motivation einer Regierung, dieses Bild auszusenden? Was war der Grund? Und da habe ich persönlich ein Problem. Ich weiß, dass die Geschichte von der Mondlandung, die ich kenne, die ich gelernt habe, dass das reine Propaganda ist. So. Ich weiß aber nicht, warum es reine Propaganda ist. Okay? Es gibt verschiedene Ansätze und ich kann schlicht und ergreifend aufgrund von Informationsmangel, okay, mich nicht dazu durchringen zu sagen, okay, das ist die wahre Geschichte und das ist die Propaganda-Version. Aber darum, ja. weil es zu viele gute Gründe für alles gibt, wie wir es jetzt in dem Podcast hier erörtert haben. Es gibt zu viele Gründe, dass man es schlicht und ergreifend komplett gefaked hat. Man hat alles einfach nur im Studio hier auf der Erde aufgenommen. Okay. Oder man hat es nicht gefaked und es war real. Man hat es nicht gefaked und es war real. Okay, so. Und dann fangen die ganzen Sachen an mit den Aliens und so weiter. Ja, schon, aber da war er ja. Aber die Frage ist, egal welche Geschichte, welche, also wir haben einen Punkt der Information, der so aussieht, dass wir glauben sollten, glauben wie auch immer, wir waren als Menschheit irgendwann mal auf dem Mond. Ja. Und die Bilder haben uns erreicht, die Informationen haben uns erreicht. Und ob das jetzt tatsächlich passiert ist oder nicht, ist ja egal. Aber das Bild existiert. Diese Geschichte existiert. Ja. Und das ist die Frage, mit welcher Motivation existiert die? Ganz genau. Und die Frage habe ich gestellt. Und das kann man nicht beantworten. Also ich wüsste jetzt keine Antwort. Weil vielleicht ist sie nur ein Puzzlestein in einem Geflecht vieler anderer Geschichten, die notwendig war. Um etwas anderes, Größeres darzustellen. Vielleicht war die Geschichte auch nur dazu da, irgendeinen anderen Vorgang zu verschleiern, der zu der Zeit eben sehr gut möglich. Ja, nicht an die Oberfläche dringen sollte. Ja, das ist ja auch oft so, dass du lässt dir eine geile Geschichte einfallen, damit die alles überschattet, was eben im Schatten liegen soll und nicht an die Oberfläche kommen soll. Man nennt es ein Ablenkungsmanöver. Ja? Ich mache viel Tamtam an der einen Ecke, um an der anderen Ecke die Geldscheine aus der Kasse zu ziehen. Genau. Und dann, wenn es irgendwas derart war, dann ist es für mich doch recht wahrscheinlich, ja, dass irgendwas passiert ist, man weiß nicht was, und diese Geschichte hat einfach bloß alle in Bann gehalten. Das ist. Weil das machen Geschichten. Ja, ja, die ziehen Aufmerksamkeit. Genau. Und ja. Ganz genau. Deswegen habe ich es auch ganz zu Anfang gesagt. Es ist deswegen meine liebste Verschwörungstheorie, weil ich einerseits daran glauben will, dass wir das als Menschheit geschafft haben, auf der anderen Seite absolut keinen Grund finden kann, aus Marketing-Sicht, warum die Amerikaner es nicht hätten faken sollen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende, weil jetzt würden wir uns, glaube ich, nur noch im Kreis drehen. Ja, ganz genau. Also, auf jeden Fall, Fazit, egal was wir über die Mondlandung wissen, egal was, egal von welchem Blickwinkel wir es betrachten, technologisch möglich, technologisch nicht möglich, schlicht und ergreifend nur ein Money Grab, Aliens, ich glaube, egal welche Version wir nehmen, von der Mondlandung, ist reine Propaganda. Und damit sagen wir Tschüss. Wir haben echt eine Stunde geschafft jetzt, fast. Und wenn ihr eigene Theorien habt, würde ich sagen, dann schreibt uns doch mal an reinepropaganda@gmail.com. Ihr könnt auch gerne unsere Webseite besuchen, www.reinepropaganda.de. Ihr findet uns auch auf Facebook. Ich glaube, da habe ich schon eine Seite. Ja, klar. Reine Propaganda at Facebook. Und auf Twitter könnt ihr unseren Channel abonnieren. Geht zu iTunes, bewertet diesen Podcast mit natürlich 5 Sternen. Das hilft uns sehr. Und wir können andere über reine Propaganda informieren, was natürlich sensationell ist. Genau. Geld spenden. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Aber ihr könnt natürlich gerne was ablassen auf Patreon oder über PayPal. Und hast du noch was? Nee, ich glaube, das wäre es gewesen für heute. Gut, dann sagen wir Tschüss. Danke fürs Zuhören. Euer Dennis und David. Tschö, tschö. Tschö. Die Menschheit ist am Ende. Doch unsere Arbeit ist noch nicht vollendet. Seit Jahrhunderten ist die Kontrolle das Werkzeug unserer Macht. Und ihr die Marionetten unseres Willens. Was wir euch sagen, glaubt ihr. Was wir euch befehlen, tut ihr. Und was wir euch